بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، meine lieben Geschwister, machen wir weiter in unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zu Aqidah von Sheikh Al-Hafidh Al-Hakimi. Wir haben letztes Mal angesprochen, was der Beweis ist für das Gebet und die Armensteuer. Und wir haben gesagt, der Islam kommt niemals alleine, nur mit Glauben, sondern auch mit Taten. Und das ist die erste, Sicht bezüglich dieser Sache. Was natürlich hier der Sheikh auch andeuten will, ist, dass diese Sachen zum Islam gehören. Und das gehört zur Aqida, dass man daran glaubt, dass diese Sachen zum Islam gehören. Und so, somit ist auch bei der nächsten Frage, Frage 32 und 33, wo es um Fasten und über die Hajj geht, deswegen fragt er, was ist der Beweis, dass das Pflichten fast ist, oder was ist der Beweis, dass die Hajj Pflicht ist, die Wallfahrt, die Pilgerfahrt? Was ist der Beweis, dass es Pflicht ist? Also bei uns ist das, man ist Muslim, wenn man diese Sachen auch bestätigt. Wenn man eins davon leugnet und sagt, nee, Fasten gibt es nicht im Islam, dann ist die Aqida nicht richtig. Und darum geht es hier. Dass man sagt, dass man das anerkennt, dass diese Sachen im Islam vorhanden sind, daran glaubt, und weiß, dass das da ist. Und das ist Aqida. Das sind diese Grundfundamente. Und darum geht es hier. Und um darauf zu kommen, die Frage 32, was ist der Beweis, dass Fasten eine Pflicht ist, hat er zwei Verse und ein Hadith gebracht. Erstmal aus Surat al-Baqarah, Vers 183. O, die ihr glaubt, euch ist vorgeschrieben, das Fasten, so wie es denjenigen, die für euch war, vorgeschrieben war. Also es ist Pflicht für die Muslime. Und dann die zwei Verse danach, wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten, als Befehlsform, ist eine Pflicht für die Gläubigen. Und aus dem Hadith von den Beduinen, wo der Beduine kommt und den Propheten sallallahu alaihi wasallam über ihn fragt und was er gesandt wurde und so weiter, und dann bis er zu der Stelle kommt, außer das Fasten im Ramadan, also gilt als eine Pflicht, oder er fragt, gibt es noch etwas anderes, sagt er, nein, außer das Fasten im Ramadan. Dann sagt er, bin ich noch mit einer anderen Fastenzeit wie diese verpflichtet? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, nein, außer wenn du freiwillig natürlich fasten möchtest, ist deine Sache. Und der Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Und somit ist auch der Beweis aus der Sunna dafür da erlegt. Und der Muslim ist dort verpflichtet. Es gehört zur Aqida von Ahl Sunna, dass man weiß, oder dass eben das Fasten zur Pflicht ist. Und genauso ist auch mit der Frage 33, deswegen nehmen wir sie gleich mit, ist, dass der Beweis eben für die Hajj, hat auch wieder zwei Verse aus dem Koran und einen Hadith gebracht, wo es heißt in Surat al-Baqarah, Vers 196, vollzieht die Hajj, die Pilgerfahrt und die Besuchsfahrt, wurde hier übersetzt, oder sagen wir mal die kleine Pilgerfahrt, Al-Umra, für Allah, als ein Befehl, vollzieht die Pilgerfahrt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch in Surat Ali Imran, Vers 97, wo es heißt, und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen, die dazu die Möglichkeit finden. Also jeder, der die Möglichkeit hat, körperlich und seelisch dazu, ist dazu verpflichtet, die Hajj zu vollziehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, o ihr Menschen, Allah hat euch die Hajj zur Pflicht gemacht. Das ist in Sahih Muslim. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, oder der Autor sagt hier, und der Hadith von Jibril und der Hadith, der Islam wurde auf fünf Säulen aufgebaut. Diese wurden zuvor schon erwähnt, sagt er. Also Hadith von Jibril, wo Jibril kommt und den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragt über Islam, Iman und so weiter. Und auch der Hadith von Abdullah ibn Umar, dass der Islam auf fünf Säulen aufgebaut ist, unter anderem eben auch mit Fasten und der Hajj. Und das ist das Ganze in Shalat Hala. Die Beweise könnt ihr im Buch nachlesen oder ihr findet die auch online ohne Probleme. Hier geht es darum, dass man versteht. Man könnte natürlich das Ganze ausführen und sagen, Fasten, was das ist und Wallfahrt, was das ist und die Falsche und so weiter. Aber der ausschlaggebende Punkt, und wir machen ja unsere Unterrichte kurz bezüglich dessen, ist, warum gehört diese Sache zur Aqida? Ganz einfach, weil jeder Muslim wissen muss, was seine Pflichten sind und was gehört zum Islam und was nicht. Und dieses Wissen darüber ist Aqida. Diese sind die Fundamente eben. Ja. Und das ist halt diese Angelegenheit, warum das, oder das ist der Grund, warum diese Sachen überhaupt im Aqidah-Buch vorhanden sind. Und es sind auch viele andere Sachen noch vorhanden, über die wir inshallah ta'ala zusammen staunen werden. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.